Kaum eine andere Band der Rockgeschichte ist zwischen Buchdeckeln so ausführlich behandelt worden wie die Rolling Stones. Noch ein Buch über die Stones, könnte man fragen, aber warum nicht, dachte sich offenbar Ernst Hofacker und schrieb eines. Oliver Schwesig hat es für uns gelesen. Herr Schwesig, wer ist Ernst Hofacker und was hat er für einen Zugang gewählt zu diesem ja doch schon öfters beackerten Thema? Ernst Hofacker ist im Hauptberuf Musikjournalist, eigentlich Chefredakteur des deutschen Musikmagazins Der Musikexpress. Also man kann schon sagen, ein Mann mit berufenem Munde. Und Sie haben ganz recht, es gibt schon unendlich viele Bücher über die Stones und er hat sich nun eine ganz andere Herangehensweise gewählt. Er bricht nämlich die 358 Songs der Stones alle einzeln. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also die muss er auch alle gehört und wahrgenommen haben. Und er geht chronologisch dabei vor und bespricht dabei die Alben, die dazugehörigen. Da gibt es jeweils immer noch einen einführenden Essay, wo dann bestimmte Dinge aus dem Zeitkolorit, was war damals zur Entstehungszeit des Albums gerade musikalische Mode, was gab es da für politische Dinge, die da bei der Entstehung eine Rolle gespielt haben. Und nach diesem einführenden Essay bespricht er dann die einzelnen Songs des Albums, also wo sind die aufgenommen, wer sind die Produzenten, wer hat da mitgemacht und so weiter. Und nicht nur das, er geht auch noch weiter, also das ganze publizistische Werk der Stones nimmt er sich unter die Lupe, die Filme, die DVDs, das wird alles immer noch in einzelnen Rubriken bedacht, sehr chronologisch und es geht nur um die Musik. Kann dieses Chronologische nicht etwas sehr Ermüdendes haben mit der Zeit? Das habe ich zunächst auch gedacht, hat es aber eigentlich nicht, weil Ernst Hofacker sehr, sehr distanziert, versucht zumindest distanziert zu schreiben und vor allem er erklärt diese Band und die Geschichte der Band aus der Musik heraus. Das vergisst man nämlich auch schnell, das sind die Popgötter, die Stones, aber warum sind die 1963 angetreten? Weil sie Musik machen wollten. Es geht ja also wirklich nur um die Musik und er betreibt keine Götzenanbetung, Klatsch und Tratsch, die ganzen Drogeneskapaden, die Frauen, das bleibt alles außen vor. Und man lernt hier wirklich vier Musiker kennen. Das heißt, die Musik ist ohne die Drogeneskapaden zum Beispiel auch zu verstehen? Das nicht ganz. Eben, also das kann man doch eigentlich gar nicht außen vor lassen. Ja, okay, also zugegebenermaßen, er verliert darüber auch Worte, aber es ist jetzt nicht, wird nicht spekuliert und rumfabuliert, was hätte sein können, wenn dann der damals das und so weiter, sondern es geht hier ganz klar um die Bluesmusiker, die Rolling Stones. Und das finde ich das unglaublich Erfrischende in dieser Lektüre und das hält kurioserweise die 350 Seiten durch. Mhm. Was erfahren wir Neues über die Stones? Ja, also nicht wirklich viel. Wie gesagt, es gibt ja schon eine ganze Menge, was über die Band geschrieben wurde. Aber man bekommt diesen ganzen Kosmos Rolling Stones nochmal vor Augen geführt. Der Verschleiß an Menschen, den sie hatten. Nicht nur Frauen und Mitmusiker, auch Produzenten und ganze Tontechniker, Riegen, die da einfach genervt aufgegeben haben, weil dieses Duo von Keith Richards und Mick Jagger einen großen Führungsanspruch hatte und immer gesagt, also ins Bett wird gegangen, wenn wir fertig sind. Und dann wurde dann eben mal nächtelang durchgemacht mit den Aufnahmesessions und das haben nicht alle Produzenten und Tontechniker mitgemacht und da sind also über die Jahre wirklich viele Menschen gekommen und gegangen. Man bekommt nochmal vor Augen geführt, wie sehr sie nach ihrem eigenen Sound gesucht haben. Sie haben den Blues studiert am Anfang und haben dann versucht, sich davon zu lösen. Das wird alles nochmal sehr intensiv beschrieben und was ich immer wieder erstaunlich finde, sie hatten riesengroßes Glück bei dem Sound-Update, nenne ich das mal, über die Jahre. Also ob es in der Disco-Zeit war, die Popmusik der 80er, irgendwie haben sie immer einen richtigen Produzenten gefunden, der ihnen den richtigen Sound gegeben hat. Und sie waren immer in oberster Regel, haben sie da mitgespielt. Gehen Sie noch mal ein bisschen detaillierter ein auf die Rolle des Blues für die Musik der Stones. Ja, das wird heute immer ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ja. Oder das wird nicht so wahrgenommen. Also man muss sich das auch noch mal vor Augen führen. Die haben ungefähr so 62, 63, als sie angefangen haben, zusammen in einem muffigen Londoner Apartment gesessen und haben Howling Wolf, Muddy Waters, die alten Blueshelden gehört, in nächtelanger Kleinarbeit die einzelnen Akkorde, die Melodien rausgefummelt und versucht daraus ihren eigenen Sound zu kreieren. Und man darf nicht vergessen, damals, Anfang der 60er, war Blues völlig unbekannt. Diese ganzen Blueshelden, Muddy Waters und andere, die haben die Stones unter anderem ja dann erst mit nach England geholt und dieses Revival angestoßen. Und da gibt es eine schöne Szene aus einem aktuellen Film, Cadillac Records, der das Label Chess Records bedenkt. Und da gibt es eine Szene, als Muddy Waters aus dem Studio kommt und dann sagt der Produzent zu ihm, ach, Entschuldigung, Mr. Waters, da sind noch vier Herren aus London, die Sie gerne sprechen möchten. Und dann sah man, gut getroffen, vier blassbleiche Stones, die sich also in anbetender Geste, oh, Mr. Waters, vielen Dank, wir haben uns übrigens nach einem Ihrer Songs benannt. Und da bekommt man so eine Ahnung davon, wie wichtig der Blues für die Stones war. Und das ist bis heute so, so als Grundrauschen durch die ganze Musik bei denen. Sie wirken sehr begeistert. Gibt es auch was zu meckern an dem Buch? Ja, leider. Dieses Buch hat eine riesengroße Schwäche. Ernst Hofacker bespricht alle Platten und alle Singles. Es gibt nicht ein einziges Foto von irgendeiner Single, von irgendeinem Cover. Das wird zu teuer gewesen sein. Ich vermute, das ist ein rechtliches oder finanzielles Problem gewesen. Aber es wäre eben sehr, sehr schön gewesen, wenn man über die Dinge, die man da liest, da auch mal was zu sehen bekommt. Und vor allem, weil gerade in den 60ern von Land zu Land die Cover immer unterschiedlich waren. Und das wäre schön gewesen, wenn man da mal ein bisschen Licht reingebracht hätte. Aber Sie empfehlen es trotzdem. Dringend. Für Fans lohnt es sich, weil es ein sehr detaillierter Blick ist. Und für die Nicht-Fans lohnt es sich, weil es eine schöne, objektive Herangehensweise ist. Man kann die Band hier wirklich ganz objektiv kennenlernen. Vielen Dank, Oliver Schwesig, über das Buch von Ernst Hofacker, Rolling Stones, Confessing the Blues, Untertitel Die Musik der Rolling Stones von 1964 bis 2008. Erschienen im Verlag Bosworth Music, 360 Seiten hat das Buch, kostet 19,95 €. Die Kritik von Oliver Schwesig ist nachzulesen, nachzuhören, dradio.de.